Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Thema Organisation des Kühlschranks und Ausmisten. Beim letzten Podcast habe ich ja erzählt, was in den Kühlschrank darf und was nicht rein darf. Wichtig ist oder das Allerbeste ist, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich dann nur das kaufe, was ich die nächsten 2 Tage frisch brauche, dann habe ich erstens weniger im Kühlschrank, ich werde das, was ich habe, besser nutzen und ich bekomme viel mehr Vitamine und Mineralstoffe, weil es einfach noch frisch ist. Tipp Nummer 1, also öfters einkaufen gehen und nur das kaufen, was man die nächsten 2 Tage frisch verzehrt. Aber auch wenn wir da vorbildlich sind, sammelt sich so einiges im Kühlschrank an, wie bei mir natürlich auch. Darum muss auch der Kühlschrank mal ausgemistet werden und vor allem geputzt werden. Denn optimalerweise soll ein Kühlschrank jede Woche einmal geputzt werden, was nicht jeder schafft, ich auch nicht. Aber man sollte schauen, dass schon einmal im Monat, dass man es schafft, dass man den Kühlschrank ausräumt, einmal durchwischt und die Sachen wieder einräumt. Genau, und genauso sind auch die Schritte. Erstens Kühlschrank ausräumen. Zweitens Kühlschrank putzen. Ganz wichtig, Punkt Nummer 3, Sachen aussortieren. Natürlich erstmal, ist es noch gut? Ist es noch brauchbar? Schimmelt es schon? Ist es abgelaufen? Klar, wenn ja, dann weg damit. Und wenn es noch gut ist, dann wie lang ist es denn schon da drinnen? Wenn es schon länger drin ist, brauche ich das überhaupt noch? Will ich das noch benutzen? Ansonsten kann ich es ja verschenken oder wegschmeißen. Und wenn ich mir sage, ja, ich will damit noch arbeiten, dann gleich fragen, wann will ich was damit machen? Wenn ich mir sage, okay, ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll, mit den angebrochenen Spargelspitzen im Glas, dann gehe ich gleich zur Chefkoch und suche mir ein Rezept dazu raus. Okay, übermorgen mache ich das Rezept damit. Sollte ich dazu zu faul sein, wäre es, finde ich, besser. Man tut es wieder, dann einfach wegschmeißen. Dann kommt der letzte Schritt, die Sachen wieder schön säuberlich einräumen. Und zum Thema Einräumen bzw. zum Thema Organisation des Kühlschranks habe ich noch ein paar Tipps. In der Schranktür, in der Innenseite, herrschen 9 bis 10 Grad Celsius. Hier sind Eier, Butter, Getränke, Ketchup und Dressing perfekt aufgehoben. Meistens sind die Getränke oben und die Eier und die Butter ganz oben. Im obersten Fach des Kühlschranks ist am wärmsten, da herrschen ca. 8 Grad Celsius. Das ist die perfekte Temperatur für Marmelade, Senf, selbst zubereitete Speisen, also einfach Reste, die man aufbewahren will, Kaffee, natürlich luftdicht verschlossen und dann die Äpfel in der Plastiktüte, wie wir es im letzten Podcast hatten, wenn wie die zum Beispiel Gemüseschublade schon voll ist. Im mittleren Fach ist es schon etwas kälter, bei ca. 5 Grad Celsius. Die 5 Grad sind gut für Käse, Milch und Milchprodukte, zum Beispiel für Sahne und Quark. Im untersten Fach ist es am kältesten. Da kommen die leicht verderblichen Lebensmittel hin, wie zum Beispiel Fisch, Fleisch, Geflügel oder Wurstwaren. Und wenn hier ein Perfect Fresh Fach da ist, kann natürlich Fisch, Fleisch, Geflügel und die Wurstwaren auch da rein. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann einfach den letzten Podcast dazu anhören. Dann haben wir noch das Obst- und Gemüsefach. Hier sind 9 bis 10 Grad im Schnitt. Kälteunempfindliches Gemüse kann hier sehr gut rein, wie zum Beispiel Spargel. Den Spargel wickelt man am besten in einen sauberen, feuchten Küchentuch ein. Da kann auch Lauch rein, da können Karotten weg. Karotten rein. Hier bitte das Grün wegmachen von den Karotten, bevor wir es reintun. Hier können auch frische Kräuter rein, Kohlsorten und kälteunempfindliches Obst. Nochmal zur Erinnerung, was nicht gut ist für die Lagerung im Obst- und Gemüsefach und allgemein auch für den Kühlschrank sind Kartoffeln, Gurken, Zucchini, Kürbis, Tomaten. Gerade Tomaten, die verlieren Vitamine und Geschmack. Oder auch Südfrüchte, die hassen einfach die Kälte, wie zum Beispiel Bananen, Ananas und Zitronen. Die können, wenn, noch mal kurz zum Ende hin, wenn man den Reifeprozess stoppen will, können sie da noch mal rein. Wenn du keinen Single-Haushalt hast, sondern mehrere Mitglieder bei dir im Haus, bietet sich's auch an, die Fächer zu beschriften. Also, dass man jetzt gerade ranschreibt, oben links, wenn da die Marmelade steht, dass man da einfach ein Schild dran macht, Marmelade und Senf. Und auf der rechten Seite oben selbst zubereitete Speisen. Oder im mittleren Fach macht man ein Schild dran, Milchprodukte. Und dann weiß jedes Familienmitglied gleich auch, wo was hinkommt. Kann man sich ja auf dem Computer ganz normal dann auf dem Blatt Papier ausdrucken und dann mit dem Tesa reinkleben. Ich habe es bei mir schon aufgeschrieben und ausgedruckt. Tesa ist auch schon bereit. Bei mir geht es jetzt dran, den Kühlschrank auszuräumen, zu putzen, zu beschriften und dann wieder einzuräumen. Und bei mir wird es auch wirklich Zeit, weil der Kühlschrank ist randvoll und muss dringend ausgemistet werden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Kühlschrank ausräumen, beim Kühlschrank putzen und natürlich beim Ausmisten. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss!